getreu dem Glauben unserer Väter, keine Angst zu gehen. In Valhalla werden wir uns alle wiedersehen. Getreu dem Glauben unserer Väter, keine Angst zu gehen. In Valhalla werden wir uns alle wiedersehen. Keine Angst zu gehen. Walhalla werden wir uns alle wiedersehen.